Abschnitt 21 aus Der Hungerpastor von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 21. Kapitel. Die Raupen im Park verschwanden, nachdem sie ihr Teil an der Tafel des Lebens verzehrt hatten. Aber der Dr. Stein verschwand nicht aus dem Hause des Geheimen Rates Götz. Er kam täglich und wurde täglich mit verbindlicherem Lächeln von der gnädigen Frau empfangen. Er las mit den Damen, er fuhr mit ihnen aus, und es gab viele Leute in der Stadt, welche die geheime Rätin um diese interessante Bekanntschaft beneideten, denn der Doktor war ein Mann, dessen Ruf sehr wuchs. Man hörte ihn wachsen, ohne dass man im geringsten berechtigt war, von außergewöhnlicher Reklame und dergleichen zu reden. Vor einem ausgewählten Publikum beiderlei Geschlechts hielt Theophil Vorlesungen über die Rechte und Pflichten in der menschlichen Gesellschaft, welche dem exklusiven, eleganten Bruchteil der Menschheit, für welches sie berechnet waren, sehr gefielen. Dr. Stein schüttelte den Sack nicht roh und gewissenlos aus, nachdem er den Inhalt kräftig durcheinander gerüttelt hatte. Nein, reinlich, zart und zierlich sortierte er die Rechte wie die Pflichten, legte die ersten mit Grazie neben das Wachslicht zur Rechten und die zweiten mit der bekannten, das Gewissen so sehr beruhigenden, lächelnden Wehmut neben das Licht zur Linken. Sodann lud er das gegenwärtige Publikum ein, gefälligst zu wählen, und es wählte mit Behagen. Die Vorlesungen aber wurden gedruckt, und es sollte, wie man sagte, bis in die höchsten Kreise hinein viel die Rede von ihnen sein. Die geheime Rätin Götz war jedenfalls sehr entzückt von ihnen, die Einwände aber, die Cleophäa machte, gaben dem Doktor erwünschte Gelegenheit, 100 glänzende Schlingen, um ihr rebellisches Selbst zu werfen. Mit Cleophäa Götz sprach Theophil in einer anderen Weise als mit ihrer Mutter. Nicht bloß die weiche, sanfte Desdemona wird gewonnen, wenn der abenteuernde Afrikaner erzählt von weiten Höhlen, Wüsten, Steppen, Steinbrüchen, Felsen, himmelhohen Bergen, von Kannibalen, die einander schlachten, anthropophagen Völkern, deren Kopf wächst unter ihrer Schulter. Der Zauber ist fast noch größer, wenn dem unbiegsamen, kräftigen, feurigen Weibe, das sich in Trotz und Unmut vergeblich gegen kleinliche Verhältnisse abängstigt und in zorniger Schönheit an verachteten Ketten zerrt, in solcher Weise vorgelogen wird. Es gehört nicht viel dazu, unter solchen Umständen die Seele eines Weibes zu fangen. Von Schlachten und Belagerungen konnte nun freilich Theophil nicht erzählen, und als Sklav war er auch nicht verkauft worden, aber er sprach von anderen Dingen, die ihm Anspruch auf eine Welt von Seufzern geben konnten. Er machte Kapital aus seiner Abstammung und dunklen Jugendexistenz und war elegisch und rührend trotz Hans Unwirsch. Wie leicht und eben ihm der Weg in die Welt durch seinen armen Vater gemacht worden war, verschwieg er weislich. Durch eigene Manneskraft und eigenen Mannesmut hatte er natürlich alle Hindernisse besiegt, die sich ihm entgegengestellt hatten. Er klappte seinen Hemdkragen à la Byron um und deutete an, dass er Lord of himself, that heritage of Wu, nicht immer den geraden Pfad gegangen sei, dass es Tiefen, dunkle, schwarze Tiefen in seinem Busen gebe, Abgründe, in die er nicht hinabsehen dürfe, ohne schwindlig zu werden. Offen, aber mit dumpfer Bitterkeit sprach er von einzelnen Epochen seiner Vergangenheit, von frühen Irrtümern und Fehlern. Er verlangte nicht das Mitleid der Menschen, aber er duldete auch nicht ihre Vorwürfe. Er schloss seine Rechnungen selber ab. Finstere Wolken hingen ringsumher. Nacht war es in seinem Innern. aber er hatte den Hunger nach dem Licht noch nicht verloren, und deshalb allein konnte er noch unter den Lebenden wandeln, ohne von der Last des Daseins zum Krüppel gedrückt zu werden. Cleophea war in ihrem ganzen Leben nicht so schweigsam gewesen wie um diese Zeit. Die geheime Rätin fing an, von dem günstigen Einfluss zu reden, welchen der Doktor auf das Mädchen ausübe. Was um diese Zeit der Herr des Hauses von dem Verkehr Theophils mit seiner Gemahlin und Tochter dachte, ist deshalb nicht kund geworden, weil er nicht um seine Meinung gefragt wurde. Aber eine Tatsache ist, dass er öfter als je in tiefe Gedanken versunken schien und seltsamerweise dann am ersten daraus erwachte, wenn Franziska ihn anredete oder auch nur den anderen antwortete. Da der Geheime Rat nicht ein Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit genannt werden konnte, so gingen auch für jeden anderen als den Hauslehrer die traurigen, ängstlichen Blicke verloren, mit welchen der Mann das Fränzchen auf ihren scheuen Wegen durch die Zimmer seiner Frau begleitete. Es war, als erwarte er von der selbst so Hülflosen irgendeinen Trost, eine Hilfe. In Fränzchens Verhältnis zu Hans war keine Veränderung eingetreten. Sie gingen umeinander herum und fühlten sich sehr unbehaglich. Der Leutnant Rudolf ließ sich nicht blicken. Im grünen Baum, wo sich Hans erkundigte, wusste niemand Bescheid von ihm zu geben. Ob Franziska Nachricht oder Briefe von ihm erhielt, blieb für Hans unklar. Wenn es der Fall war, so mussten sie ihr jedenfalls wenig Trost geben. Hans Unwirsch fühlte sich täglich jenem Star ähnlicher, der in Yorick's sentimentaler Reise an den Stäben seines Käfigs rüttelt und jammert: »Ich kann nicht heraus! Ich kann nicht heraus!« Um die alten Leute in der Heimat nicht zu beunruhigen, hatte er immer an sie gemeldet, dass es ihm gut, sehr gut gehe, dass er nach seinem Wunsche in einer großen Stadt unter vielen Menschen und in einem vornehmen Hause lebe und dergleichen mehr. Aber es ging ihm nicht gut. Er konnte nicht heraus aus dem verzauberten Kreis, den das Schicksal um ihn hergezogen hatte. Er fühlte, dass die Zeit nicht fern sei, wo er Moses Freudenstein hassen, wo er Franziska Götz lieben werde, und er befand sich auf einer ewigen Flucht vor seinen eigenen Gedanken. Es ging dem armen Hans Unwirsch gar nicht gut. Der Sommer war frostig und regnicht. Eine mit dem Dr. Stein verabredete Badereise wurde von der Familie aufgegeben. Man blieb zu Hause, um grämlich und langweilig auf den triefenden, tröpfelnden Park und die kotigen Spazierwege hinauszusehen oder um mit Theophil, dem Professor Blütemüller und einer langen Reihe ähnlicher Bekannten und Freunde beiderlei Geschlechts die Tage in gewohnter winterlicher Weise hinzubringen. Cleophea wäre ohne den Dr. Theophil in einem solchen Sommer verloren gewesen. Sie würde erst ihre Mama, dann den holden Aimé und zuletzt sich selbst umgebracht haben. Theophil aber erzählte ihr jetzt, wenn die Mama nicht anwesend war, Pariser Geschichten und erhielt sie so wie die beiden lieben Angehörigen dadurch am Leben. Unter den strengen Augen der geheimen Rätin unterrichtete der Hauslehrer nach wie vor den Sohn des Hauses und duldete schrecklich. Er fing allmählich an, auch körperlich sich unwohl zu fühlen, litt an Schwindel und Kopfweh und wurde von Tag zu Tag mehr zum Hypochonder. Er litt am Herzen und wusste es, aber mehr und mehr bildete er sich auch ein, an der Lunge zu leiden, fragte jedoch wenig danach. Er hatte keinen Hunger mehr nach irgendeinem Dinge, nur dem Fränzchen hätte er sein ganzes Herz klar darlegen mögen, und dann? Einerlei, der Tod war ja Ruhe, und Ruhe wünschte sich Johannes Unwirsch, den Moses Freudenstein den Hungerpastor genannt hatte. Es war ein Sonnabendnachmittag in den letzten Tagen des Augusts, und es hatte wieder einmal vom frühesten Morgen an unaufhörlich geregnet. Am Fenster seines Stübchens saß Hans, dessen Kopfweh heute heftiger als gewöhnlich war und der Gott dankte, dass er heute keine Lektionen mehr zu geben hatte. Der Zögling befand sich im Zimmer der Mutter und zerfetzte zu den Füßen des Dr. Stein ein schönes Bilderbuch, welches dieser Herr ihm mitgebracht hatte. Der Dr. Stein hatte für Aimé sehr häufig irgendein Spielzeug oder dergleichen in der Tasche. Er wusste, dass es in der Diplomatie nichts Großes und nichts Kleines gibt. An diesem Sonnabendnachmittag, an welchem Cleophäa Götz trotz der geistreichen Unterhaltung Theophils mürrisch war und blieb, an diesem Tage, an welchem der Kandidat unwirsch von seiner baldigen Auflösung fest überzeugt war, an welchem es nicht nur draußen, sondern bis tief in seine Seele hinein regnete, an diesem Sonnabendnachmittag erhielt der Kandidat unwirsch von der Post ein Paket aus Neustadt, künstlich geschnürt und nicht nur mit Siegellack, sondern auch zu größerer Vorsicht mit Pech verpicht, ein Paket, das Jean mit Ekel und Verachtung auf den nächsten Stuhl neben der Tür fallen ließ. In diesem Paket befanden sich ein paar neuer Stiefel von Rindshaut, ein Schächtelchen mit halbwelken Blumen, ein Brief von der Base Schlotterbeck und ein Brief von dem Oheim Nikolaus Grünebaum. Des Oheims Schreiben aber ging folgendermaßen seinen Weg. Hoch zu verehrender Nevö, insbesondere geliebter Herr Theologus Cantidatie, Studio und Hauspräzeptor wohlgeboren. Insbesondere von wegen dem nassen Sommer, das ewige Geregne, dem Dreck und die verwandtschaftliche Liebe und Affektion übersende ich ein paar Stiebeln mit doppelte Sohlen und dem Wunsch, dass sie mit Gesundheit verrissen werden möchten. Lieber Hans, es freut mich sehr zu vernehmen, dass du noch bei Kräften bist und ich danke für die gütigst zum Präsent geschickte Weste und Dabaksbeutel mit Porträt vom Mohrenkönig. Mir geht's Hunde übel und elend, man wird älter mit jedem Tage, der Magen will nicht mehr fort und die Augen sind auch nichts mehr wert. Und auf der Brille habe ich mir vorgestern hingesetzt, weswegen ich von wegen diesem Brief um Verzeihung bitte, wenn er nicht zu lesen sein sollte. Dein Vater hat's ganz recht gemacht, dass er früh abgefahren ist aus diesem Jammertal. Was will der Mensch drin, wenn er sich den letzten Zahn an seiner Brotrinde ausgebissen hat und der Podagra in seine Zehen murkst, welches mich darauf bringt, dass der Nachbar Murks auch erlöst ist und ich habe sein Spanisches erstanden in der Auktion. Lieber Hans, sonsten geht's gut und wir sind ganz fidel, aber der alte Bieräugel im roten Bock hat's Geschäft abgegeben an seinen Sohn, so das Haus verputzt hat innerlich und auswendig und Tapeten reingeklebt hat und Bilder in goldem Rahmen aufgehängt hat und einen großen Spiegel, weswegen das Bier schandhaft und die Gemütlichkeit zum Henker ist und der Alte aus natürlichem Kummer mit einem Strick in der Tasche umgeht und sich nach dem passenden und haltenden Nagel für sich umsieht. So sind wir in die Traube gezogen, aber das ist aus die Gewohnheit und im Wege, und wenn man alt geworden ist, so bleibt man am liebsten bei's Gewohnte. Mit die Politik ist auch das Alte nicht mehr. Da müsste man ja den Postkurier mit dem französischen Wörterbuch verstudieren, bitte ich dir. War's mir aber doch sehr angenehm, deine Ansicht von denen Konstitutionen zu vernehmen, so sie uns versprochen haben und für den vielen Kontributionen, so sie uns in die Befreiungskriege aus die Nase gezogen haben und halten nun nicht Wort. Ich bleib aber dabei, der Deibel nimmt die Geraden und die Ungeraden und, lieber Hans, was nun die Base Schlotterbeck anbetrifft, so hat sie immer da noch ihre Tücken, Schrollen und Spitzfindigkeiten, aber missen möchte ich ihr doch um keinen Preis in die Welt. Eine Person ist sie, und im Sack hat sie mir, aber wenn sie mir stramm hält, so hält sie mir doch auch warm, und ich wüsste nicht, was ich ohne ihr anfangen sollte hier in Neustadt. Das ist ein gefährlich Ding, ihr vor die Haustür zu kommen, wenn sie sie schonsten verriegelt hat und im Bett ist. Gnade Gott, der Schnabel ist ihr dann nicht zugewachsen, und man möchte gewisslich wohl lieber als einer von ihre Geister denn in Fleisch und Blut anklopfen und ihr die Treppe herunterkommen hören. Lieber Hans, der Hauszins, so du uns in Güte lässest in unsere Gebrechlichkeit, geht noch immer druff, aber wir wollen dir die Louis d'Ors aus die ewige Seligkeit überschicken, wenn sie uns hereingelassen haben. Du kannst dir darauf verlassen. Wir haben es uns ganz feste vorgenommen. Die Stiebeln sind mit Chenie gearbeitet und haltbar, wenn deine Prinzipalität dir darin trapsen hört. Sage nur, Dreiste, dein Oheim Niklas Grünebaum sei der Mann zu sowas und damit Gott befohlen. Lebe wohl und grüße bald von dir deinen alten, betrübten Oheim Niklas Grünebaum. Der Brief der Base Schlotterbeck lautete: Lieber Sohn, wenn ich nur wüsste, was dir wäre und wie dir zu helfen wäre. Du schreibest zwar, es ginge dir recht gut und schickst mir aus gutem Herzen eine warme Jacke für den Winter, aber dem ist nicht so. Es geht dir nicht zum Besten. Das mit dem Moses Freudenstein, dass er ein Christ geworden ist und seinen Namen umverändert hat und so viel in eurem Haus ein- und ausgeht, solches will mir nicht in den Sinn. Es gefällt mir gar nicht, und die alte Esther, die auch in ihrem Elend noch lebt, ist gestern Abend vor mein Fenster gehumpelt gekommen und hat angeklopft und sich schlimm gehabt und gesagt, der Moses sei ein böser Mensch und es gehe nicht gut mit ihm aus. Sein Vater sei um seinetwillen gestorben und er sei ein schlechter Mensch und sie habe es nie geglaubt, dass es also sei, bis zum Tode des alten Samuel. Sie hat gebeten, ich möge dich warnen vor Moses und seinen glatten Worten. Er sei ein falscher Mensch bis in das Mark von seine Knochen. Oh, lieber Sohn, du weißt, es kommen auch noch andere Leute vor mein Fenster, oder ich begegne ihnen in den Gassen, oder sie stehen vor den Häusern und sehen aus, als warteten sie auf jemanden, wo denn einer im Haus von ihrer Familie sterbet und zu ihnen kommt. Deine Mutter und dein Vater sind oft da gewesen in der letzten Zeit und haben sehr betrübt ausgesehen und mit den Köpfen geschüttelt. Da weiß ich nun, dass es schlecht um dich steht und gräme mich, weil ich nicht weiß, wo es dir fehlt. Bitt dich also von Herzen, lieber Johannes, du wolltest dich recht feststellen gegen alle Anfechtungen und den Moses keine Macht über dich gewinnen lassen, trotzdem ihr so gute Freunde gewesen seid in eurer Jugend. Der Herr Professor Fackler, der jetzt recht alt und kümmerlich wird und seine Eugenie hat gefreit, aber die andere ist noch zu haben, hat dasselbe gesagt. Er hat noch dazu gewälscht in lateinischer Sprache, aber ich habe nur das Deutsch verstanden, und er hat den Moses auch nicht recht leiden können, da er ihn noch unter der Rute hatte und du solltest ihm aus dem Wege gehen. Es regnet hier dieses Jahr sehr und bitte dich, du mögest mir schreiben, ob das bei euch auch so ist. Aber ich habe keine Langeweile, wenn ich am Fenster sitze und denke an die alte Zeit und wie das Leben hingeht und wie wir zusammen auf dem Christmarkt saßen. Mit deines Oheims Arbeit hat's nie viel auf sich gehabt und jetzt noch weniger. Aber ich komme schon aus mit dem Mann, und je älter er wird, desto stiller sitzt der Mensch und selbsten der Niklas Grünebaum. Nun denke ich mir auch, wenn du wohl heiraten wirst, wenn du erst ein Pastore bist, ich möchte sie wohl noch sehen, die junge Frau. Der Maurer zahlt die Miete schlecht, denn es geht ihm schlecht bei das nasse Wetter. Wir behelfen uns, wie es geht. Lieber Sohn Johannes, Geld kann ich dir nicht schicken von deinem Eigentum, aber ich schicke dir einen Strauß von deiner Eltern Grabstelle. Ich habe sie im Regen gepflückt, und das wird sie wohl frisch halten auf dem langen Wege. Es ist wunderlich doch, die Blumen fahren so weit und noch gar auf der Eisenbahn, und ich sitze und kann nur die Gedanken fahren lassen dir entgegen. Meister Grünebaum möchte auch wohl die Eisenbahn sehen, aber wenn sie nicht zu uns kommt, so wird's ein übel Ding darum sein. Lieber Sohn Johannes, schreibe mir bald, und wenn der Moses Freudenstein mit dem fremden Namen danach fragt, was Sie in Neustadt von ihm denken, so sage ihm nur grad heraus, was ich dir geschrieben habe, und du, lieber Sohn, hüte dich vor ihm und gedenke an deine getreue Base Schlotterbeck. Nachschrift. Des Oheims Stiebeln trage nur ja bei dem feuchten Wetter, sie möchten wohl schon einen Schnupfen und sonstige Verkühlungen abhalten. Nicht zu vergessen, empfiehl mich deiner Herrschaft und sage ihnen, ich machte ihr mein Kompliment, und sie möchten aus gutem Herzen für dich sorgen, da du eine Weise bist und immer nicht selber auf dich Acht gibst. Sei nochmalen gegrüßt von deiner Base. Die beiden Briefe waren im Original nicht so leicht zu lesen, wie sie hier im Druck erscheinen. Nicht alle Buchstaben drin standen auf der rechten Stelle, und nicht jedem Worte sah man's an, was es bedeuten sollte. Die Korrespondenten hatten jeden Klecks, der ihnen passiert war, zierlich mit dem Zeigefinger ausgewischt und dadurch freilich den Text nicht deutlicher gemacht. Die Buchstaben lagen durcheinander wie ein Wald, in welchem der Orkan gehaust hatte. Es war keine Kleinigkeit, sich durch diese Wildnis zu arbeiten, noch dazu, wenn man körperlich unwohl war und durch manchen Passus der Briefe tief gerührt und bewegt wurde. Als Hans endlich den Kopf wieder aufrichtete, war es ihm dunkel vor den Augen, und die herankommende Dämmerung trug nicht die Schuld allein davon. Eigentümliche Lichter zuckten durch den grauen Schleier, der vor den Augen des Kandidaten lag. Er musste den Kopf mit beiden Händen fassen, es war ihm, als wolle er zerspringen, und dumpf dröhnte es vor seinen Ohren, als werde dicht neben ihm eine große Glocke angezogen. Er wollte sich aufraffen, um das Fenster zu öffnen, vermochte es aber nicht. Er war ernstlich krank, so krank, dass sich alle üblen Gefühle in das tote Nichts der Bewusstlosigkeit auflösten, um dann in das geisterhafte, grausame Spiel des Phantasierens überzugehen. Hans Unwirsch hatte eine Gehirnentzündung und war in der Tat während mehrerer Tage dem Tode nahe genug, aber er hatte auch Visionen während dieser Krankheit, die nicht zu teuer durch alle Schmerzen, die er dulden musste, erkauft wurden. Der Herrin des Hauses war dieser Zufall, welcher den Hauslehrer betraf, natürlich im höchsten Grade unangenehm und unbehaglich. Sie fühlte sich im Grunde ihrer Seele nicht verpflichtet, diesen fremden Menschen mit solcher gefährlichen Krankheit im Hause zu behalten. Aber unangenehm war es ihr andererseits, der Welt wegen von ihren innersten Gefühlen Gebrauch zu machen und ihn aus der Tür zu werfen und nach dem Krankenhause bringen zu lassen. Sie hatte einen Charakter zu bewahren, und sie war eine fromme Dame. Sie musste also zulassen, was sich nicht ändern konnte, und fand wiederum eine große Hilfe an dem Dr. Theophilus Stein, der sich bereit erklärte, den Kranken unter seine besondere Obhut zu nehmen und in Betreff seiner alles Nötige zu besorgen. Der Dr. Theophilus Stein gehörte zu den Visionen Hans Unwirschs. Es war am zweiten Tage nach dem Ausbruch des Fiebers, als sich Theophilus am Bett des kranken Jugendgenossen allein befand. Allein und unbeachtet, wie er glaubte. Er war draußen auf dem Gange mit einer spöttischen Verbeugung an Franziska Götz vorübergeschlüpft und beugte sich nun über das Lager des Kandidaten. Auf Wunsch der geheimen Rätin war er gekommen, um nachzusehen, was der junge Mann mache. Wirr sah es in dem Geiste Hans Unwirschs aus. Von seltsamen lichten Augenblicken wurden seine Fantasien unterbrochen. Dunkelheit, Dämmerung und Licht, Wirklichkeit und Traum wechselten fortwährend. Die beiden Briefe aus der Heimat, bei deren Lesung die Krankheit ihre giftige Hand auf sein Haupt gelegt hatte, hatten das ihrige getan, seine Seele mit den Bildern der Vergangenheit zu füllen, obgleich das kaum noch nötig war. Der Brief der Basa hatte die geistigen Qualen der letzten Zeit mit der körperlichen Not in wahrhaft schrecklicher Weise durcheinandergewühlt. Theophil aber glaubte sich allein und unbeachtet. Er hatte den Arzt zu dem Kranken hinaufbegleitet, der Arzt hatte bedenklich den Kopf geschüttelt, ein neues Rezept geschrieben und war gegangen. Theophil war geblieben, obgleich er eigentlich keinen Grund dazu hatte. Nachdem er einen Augenblick dem Kranken in die fieberglühenden Augen geblickt hatte, wandte er sich ab und sah sich mit einem mitleidigen Lächeln im Zimmer um. Er war sehr neugierig, wie wir wissen, und schnüffelte gern um und in anderer Leute Sachen und Angelegenheiten, wenn es ohne Schaden und Unannehmlichkeiten geschehen oder gar Nutzen bringen konnte. Die Sachen und Angelegenheiten des Kandidaten Unwirsch hatten für ihn natürlich noch ein besonderes Interesse. So musterte er denn die kleine Bibliothek, zog das eine oder andere Buch hervor, warf einen Blick hinein, lächelte und stellte es wieder an seine Stelle. Er hielt es nicht unter seiner Würde, in den Kleiderschrank zu gucken. Zuletzt wandte er sich zu dem Schreibtisch. Wir haben erzählt, wie Hans von der Krankheit überrascht wurde. Theophil hielt es für keine Indiskretion, in Schubladen zu schauen, welche offen standen, und in Briefe, welche geöffnet dalagen. Er hob den welken Blumenstrauß, den die Base Schlotterbeck auf den Gräbern von Anton und Christine Unwirsch gepflückt hatte, an die Nase und warf ihn dann mit Verachtung wieder hin. Er fand den Brief des biedern Oheims Grünebaum und studierte ihn mit Behagen. Dann nahm er das Schreiben der Base auf. Er fühlte sich angenehm gerührt und gekitzelt durch diese Laute aus jener längst abgetanen Welt und zog einen Stuhl an den Tisch, um sich seinen gemütlichen Empfindungen mit Bequemlichkeit hingeben zu können. Er gähnte, als er den Brief der Base öffnete, aber er schloss den Mund gleich darauf, nachdem er die ersten Zeilen entziffert hatte. Schnell drehte er sich nach dem Kranken um und erhob sich halb vom Stuhl, den Brief in der Hand zusammenknitternd. Hans Unwirsch stöhnte tief, aber er lag jetzt mit geschlossenen Augen. Theophil konnte seine Lektüre ungestört beendigen. Er las, biss sich auf die Unterlippe und lachte. Er sah nicht, dass der Jugendfreund die Augen von neuem geöffnet hatte und ihn mit dem starren, unheimlichen Blick des Fiebers anstarrte. »Wie toll, wie närrisch, wie albern«, sagte Theophil, das Schreiben mit Bedacht wieder glättend. »Lächerlich originell«, sagte er, die Arme auf der Brust kreuzend, »aber der Tölpel könnte endlich doch unbequem werden. Es wird das Beste sein, ihn aus dem Hause zu schaffen. Wir wollen sehen. Nimm dich in Acht, liebster Hans. Jedes Übermaß muss gefährlich werden, selbst ein Übermaß an Gemüt.« Er stand auf und schob den Stuhl ziemlich heftig zurück. Wieder trat er an das Bett des Kranken. So völlig geistig gebunden glaubte er den armen Hans, dass er es für gänzlich unnötig hielt, sich irgendeinen Zwang aufzulegen, aber er irrte sich. Hans sah klar, ganz klar, erschrecklich klar. Zwischen Sein und Nichtsein, Bewusstsein und Bewusstlosigkeit kam ihm die Erkenntnis gleich einem Blitz. Er sah die Augen des Mannes, der vor ihm stand, leuchten wie die eines bösen Geistes, der sich an einem Unglück weidet. Die ganze Herzlosigkeit dessen, den er einst seinen Freund nannte, offenbarte sich in diesen Augen, diesem Lächeln. Hans Unwirsch fühlte zum ersten Mal in seinem Leben, was der Hass sei. Er hasste die schlüpfrige, ewig wechselnde Kreatur, die sich einst Moses Freudenstein nannte, von diesem Augenblick an mit ganzer Seele. Er hätte laut aufschreien mögen, aber seine Zunge war nicht in seiner Gewalt. Er hätte aufspringen mögen, um diesen Moses Freudenstein mit den Fäusten und Zähnen zu packen, allein sein armer Körper war eine bewegungslose Masse, über die er keine Macht hatte. Aber mit dem Auge konnte er ihn erreichen. Theophil Stein fuhr zusammen und zurück. Er lächelte nicht mehr. Johannes Unwirsch versank abermals in die Fantasien des Fiebers, doch die Gewissheit nahm er in sie mit hinüber, dass er sich einen unversöhnlichen Feind erworben habe. Als er von neuem aufwachte, war manch ein Tag vergangen. Zwei andere Gesichter und Gestalten sah er neben seinem Schmerzenslager. Zu Füßen des Bettes saß der Geheimerat Götz, gelblich, bleich, müde und kummervoll, ganz ohne Mechanik, aber als ein gebeugter Mann, der teilnehmen konnte am fremden Elend. Und neben ihm mit der Hand auf seiner Schulter stand Franziska, das Fränzchen mitleidig und mild und mit Tränen in den Augen des Leutnants Rudolf, liebliches Fränzchen. Und dieses Fränzchen hatte keine Ahnung davon, wie scharf der Kranke auch in diesem Augenblick sah. Es war doch sonst so ziemlich Herrin über seine Gesichtszüge, zum Beispiel der Herrin des Hauses gegenüber, bei manchen bösen Gelegenheiten. Aber in dieser Stunde gab es sich nicht die geringste Mühe, sie zu beherrschen. Es erschrak auch sehr das Fränzchen und errötete tief, als es plötzlich bemerkte, dass Hans Unwirsch wache und sehe. Hans musste die Augen schließen, und als er sie wieder öffnete, er konnte die Zeit nicht recht angeben, waren auch diese beiden Gestalten nicht mehr da. Sie hatten der alten, rohen Wärterin aus dem Hospital Platz gemacht, aber es schadete nichts. Die Sonne war aufgegangen in Hans Unwirschs Seele. Er wusste, dass er nicht sterben werde, und er wusste ein noch viel Wichtigeres. Er hatte erkannt, weshalb der vagabundierende Bettelleutnant Rudolf Götz ihn in dieses Haus in so großes Ärgernis und unbehagliches Wesen gebracht hatte. Nach allen Seiten hin nahmen die bösen Geister die Flucht. Segen über den Leutnant Rudolf Götz. Gottes Segen über des Leutnants Fränzchen. Es war großer Jubel in der hungrigen Seele des Kandidaten Johannes Unwirsch, und es schadete auch nichts, dass ihm noch einmal die Sinne vergingen. Es war alles gut. Die Fieberfantasien wiederholten sich nicht. Es kamen die Tage der Genesung. Weder Franziska noch der Dr. Theophil Stein zeigten sich ferner in dem Zimmer des Kranken, aber der Geheimerat Götz zeigte sich öfters, und zwar von einer sehr guten Seite. Er war an dem Bette seines kranken Hausgenossen ein ganz anderer Mensch als in seiner Studierstube oder gar in den Gemächern seiner Gemahlin. Hans, der geglaubt hatte, das Haus und seine Bewohner durch und durch zu kennen, erfuhr erst durch seine Krankheit, dass ihm doch manches da verborgen geblieben sei. Oh, über die einsamen, nachdenklichen, grübelnden Stunden der Genesung! Es kam der Tag, an welchem der Herr Hauslehrer sehr hager und etwas schwindelig die Treppe wieder hinab in den Salon stieg, um der gnädigen Frau und Cleophäa für alle bewiesene Güte seinen Dank abzustatten. Diese Sache war sehr schnell abgetan. Ein paar kalte Worte der geheimen Rätin, einige Anspielungen auf die vielen Unannehmlichkeiten, welche durch diesen Accident im Hauswesen hervorgerufen worden waren, und das in dieser Beziehung Nötige war besprochen. Cleophäa sagte gar nichts. Aimé aber schien das Wiedererscheinen seines Lehrers für eine persönliche Beleidigung zu nehmen. Am folgenden Tage hatte die gnädige Frau eine zweite Unterredung mit dem Kandidaten und drückte den Wunsch aus, bis zum Tage des heiligen Christfestes das bestehende Verhältnis zu lösen. Sie sprach ihre Meinung dahin aus, dass sie die Einwirkung des Herrn Kandidaten auf ihren Sohn für nicht allzu segensreich erachten könne, und dagegen konnte Hans nicht das Geringste einwenden. Betäubt wankte er in sein Zimmer hinauf und murmelte nur den Namen Franziska. Ende von Abschnitt 21, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. Juli 2024.